Das weiße Tüchlein, die Nelke aus Papier, das sind für Jutta die Erkennungszeichen. Hier in diesem Aufzug bin ich eine Karikatur von mir. Die alte Mappe, der angeklebte Bart, und auch mein Panama ist nicht grad sehr apart. Und so'n schönen Mantel hatte ich noch nie, doch ich tu alles für sie. Was macht ein Mann nicht alles für eine schöne Frau? Er färbt auf Wunsch das Haar, sie schwarz beziehungsweise grau. Er kann oft kaum noch gehen vor Kraft und Energie, und das alles nur für sie. Was macht ein Mann nicht alles aus lauter Sympathie? Er isst ein freies Stammgericht und lässt sein Fleisch für sie. Und nachts läuft er nach Haus, denn Taxe fährt er nie. Und das alles nur für sie. Hier steh ich als ein Beweis dafür, was Liebe vermag. Man fasst es kaum, dass man als Mann so hochprozentig blöd sein kann. Was macht ein Mann nicht alles, wenn ihn die Sehnsucht packt? Er gibt ihr seine Punkte hin und geht aus lieben Nacht. Am Tag schließt er kein Auge und nachts übt er Klavier. Das tut er nur für ihr. Das tut er nur für ihr.